Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Wir haben zwei neue Beisitzer. Der, ich sag jetzt einmal Incredible, ich kann dann Christoph schon hin. und der Andy Pop. Genau. Ich würde jetzt einfach das Wort an beide übergeben, dass jeder einfach mal ein kurzes Statement macht. Dann haben Sie noch die Möglichkeit für Nachfragen. Genau, dann. Ja, da ich ja quasi die Grafik nicht leite, aber mit anderen zusammen organisiert habe, sage ich das mal so, wir Piraten stehen ja für freies Wissen und freie Kultur, das heißt für Vielfalt, und das wird man der Kampagne auch ansehen. Also wir werden sehr bunt in den Wahlkampf gehen und ich glaube, wir werden jetzt mit diesem Startschuss einen epischen Wahlkampf bestreiten. Ja, ich bin jetzt ein bisschen zu dem Amt gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, muss ich durchaus gestehen, weil die Situation sich ja geändert hat. Ich bin aber wahnsinnig zufrieden damit, was jetzt hier rausgekommen ist. Ich glaube, das ist ein tolles Team. Ich sehe das genauso wie Christoph. Wir werden ab Montag, sind wir alle im Wahlkampf. Ich denke, hier ist es die Aufgabe des Bundesvorstands, die Leute zu vernetzen und zu organisieren und diejenigen, vor allem die Kandidaten, aber natürlich auch alle anderen Piraten, die im Wahlkampf ziehen, zu unterstützen und voranzutreiben. Ich denke, das schaffen wir. Ich bin wahnsinnig zuversichtlich, habe viel Motivation getankt und jetzt geht's los. Gibt es Fragen aus der Runde? Johannes, haben wir dich eigentlich da als Mikrofonträger? Danke. Herr Popp, Sie haben gesagt, Sie haben viele Gespräche geführt. Mich würde mal interessieren, mit wem Sie eigentlich gesprochen haben in den letzten Tagen, seit Frau Nokun kandidiert hat. Naja, jeder Pirat hat so sein Netzwerk einfach, bei dem er sich Rat einholt, um einfach so ein Fremdbild zu bekommen. Ich habe hauptsächlich natürlich mit meinem Kreisverband gesprochen. Das ist für mich immer mein erster Ansprechpartner, weil das sind die vor Ort sind. Aber auch sonst mit all den anderen Piraten, mit denen ich da die ich schon lange kenne und von denen ich glaube, dass sie mich einschätzen können. Ich will jetzt da keine Namen nennen, weil es ist nicht einer gewesen, es waren viele. Und zum Schluss bin ich zu der Einschätzung gekommen, dass Katharina für diesen Posten die bessere ist. Und ich denke, das ist bei den Piraten vollkommen okay. Wenn man denkt, jemand anders ist besser, dann lässt man ihnen den Vortritt. Wurde diese Einschätzung, die Sie gerade genannt haben, wurde diese Einschätzung auch, sagen wir mal, Ihnen mitgeteilt oder wurde die auch vertreten von Mitgliedern des Bundesvorstands Ihnen gegenüber? Ich habe mit keinen Mitgliedern des Bundesvorstands im Vorfeld gesprochen. Also ist das nicht der Fall. Weitere Fragen? Alexander Scholz, Deutsche Welle nochmal. Wie viel Macht hat eigentlich ein Beisitzer bei den Piraten im Bundesvorstand? Also im Prinzip ist es ja so, dass alle Entscheidungen im Bundesvorstand bei den Sitzungen getroffen werden. Dann muss halt jeder seine Stimme zu Dingen abgeben. Aber prinzipiell ist man halt ein Beisitzer. Also man, auch gerade was Öffentlichkeitsarbeit angeht, das sitzt natürlich eher mein Vorstand oder mein politischen Geschäftsführer. Schließ mich an. Ich habe eine ernsthafte Frage, Andi. Das ist deine zweite Amtszeit jetzt in einem Bundesvorstand. Wie sehr haben deine Erfahrungen aus deiner ersten Amtszeit in deine Überlegungen reingespielt? Ja, sehr viel, muss ich gestehen. Ja, also ich habe ja zwei Amtszeiten im Bundesvorstand hinter mir mit zwei verschiedenen Konstellationen und mit zwei sehr unterschiedlichen Gruppen in zwei sehr unterschiedlichen Situationen. Und ich muss gestehen, ich fühle mich tatsächlich ein bisschen zurückerinnert an den Vorstand von 2009, weil da war die Situation eigentlich, was jetzt die Wahl angeht, recht ähnlich. Und damals hat das gut funktioniert. Vielleicht geht's wieder. Was wünschen Sie sich in puncto SMV? Die Frage geht an beide. Ja, ich bin Befürworter der SMV. Ich bin ein vorsichtiger Befürworter der SMV. Ich wünsche mir, dass wir zu einem positiven Entscheid kommen und ich wünsche mir, dass wir zu einem Entscheid kommen, der alle Piraten mitnimmt. Also nur um das zu konkretisieren. Ich darf aber richtig verstehen, dass die Einsicht, dass Frau Nokun die bessere Kandidatin ist, durch die Gespräche an Sie herangetragen wurde. Ich muss gestehen, ich hätte schon im Vorfeld mir gewünscht, dass sie kandidiert. Also sie ist jetzt ja auf den letzten Drücker. Sie hat auf den letzten Drücker kandidiert. Das hat mich in eine etwas schwierige Situation gebracht. Ich hielt sie von Anfang an für eine gute Kandidatin. Und deswegen hatte ich diese Zweifel und habe das Gespräch gesucht. Es ist nicht so, dass jemand zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, ey, jetzt zieh doch zurück, sondern ich habe das Gespräch gesucht und gefragt, wer ist der Bessere oder die Bessere, ich oder sie? Was ist eure Meinung? Und ich habe mir die Meinung abgeholt und daraus meinen Entschluss gezogen. Ich wurde zu nichts gedrängt, ich wurde zu nichts gezwungen. Es war alles meine freie Entscheidung. Nee, ich würde dann jetzt noch den Christoph noch was fragen. Du bist ja ein sehr untriebiger, fleißiger Mensch, was ich sehr bewundere. Jetzt haben aber doch einige Piraten die Sorge geäußert, dass du aufgrund deiner Tätigkeit im Bundesvorstand deine wirklich tollen Fähigkeiten an der Stelle, wo wir sie ganz nötig brauchen, vielleicht auch hinten anstehen. Ja, ich glaube, da muss man auch mal sehen, dass es noch ganz tolle Piraten in der Gestaltung gibt, die sau viel Arbeit machen und die eigentlich auch mehr Arbeit als ich an der Stelle machen. Ich habe immer mehr Vernetzung gemacht und wenn man ein kleines Logo ist oder so, da habe ich dann ein bisschen mir das mal vorgenommen, aber prinzipiell die Plakate und die ganze Bundestagswahlkampagne, das ist ja die krasse Herde aus Berlin, die das da macht. Und die echt tolle Arbeit gemacht haben und die Bayern-Kampagne, da haben wir auch Gestalter, die sich da extra drauf eingeschossen haben und Gestalterinnen auch, die aber besonders viel auch im Bund geholfen haben. Und im Prinzip ging es mir da schon immer mehr um die Koordinierungsarbeit und wenn mal dann eben zu viel Arbeit da war für alle, dann konnte ich da immer aushelfen und ich habe jetzt auch eher so freie Sachen wie die Open Mind oder sowas gemacht. Also ich sehe das eher optimistisch. So, wenn es keine weiteren Nachfragen gibt, schließe ich die Runde und Sie haben auch noch die Gelegenheit, mit beiden zu sprechen, einfach persönliche Termine zu vereinbaren, vorne bei unserer Akkreditierung. Vielen Dank. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.